21. Vortrag. Meinen letzten Bericht will ich heute durch ausführliche Erörterungen über die inneren Anleihen ergänzen. Auf die Frage der äußeren Anleihen werde ich nicht mehr zurückkommen. Sie haben uns mit dem völkischen Reichtum der Nichtjuden genährt. In unserem Reiche wird es dagegen keine Ausländer, keine Fremdlinge mehr geben. Bisher haben wir die Käuflichkeit der höchsten Staatsbeamten und die Sorglosigkeit der Herrscher dazu benutzt, um den nichtjüdischen Regierungen Geld aufzudringen, das sie nicht nötig hatten, und das sich verdoppelte, verdreifachte, ja manchmal vervielfachte. Es ist ausgeschlossen, dass sich jemand uns gegenüber so etwas herausnehmen könnte. Ich werde mich daher in meinen weiteren Ausführungen auf die Einzelheiten der inneren Anleihen beschränken. Wenn ein Staat eine innere Anleihe begeben will, so legt er in der Regel Zeichnungslisten auf seine Wechsel- oder Schuldverschreibungen aus. Der Nennwert wird auf 100 bis 1000 festgesetzt, damit sie der Allgemeinheit zugänglich sind. Den ersten Zeichnern wird meistens ein Nachlass gewährt. Am Tage nach der öffentlichen Auslage wird der Preis künstlich gesteigert, weil angeblich eine übergroße Nachfrage herrscht. Nach einigen Tagen heißt es, die Kassen des Schatzamtes seien so überfüllt, dass das Geld gar nicht untergebracht werden könne. Weshalb wurde das Geld dann angenommen? Es heißt, die Anlage sei mehrfach überzeichnet worden. Darin liegt der große Erfolg. Es hat sich gezeigt, welches Vertrauen zu den Schuldverschreibungen der Regierung besteht. Sobald das Anleihespiel vorbei ist, steht der Staat vor der Tatsache einer empfindlichen Vermehrung seiner Staatsschuld. Um die Zinsen für diese Schuld aufzubringen, nimmt er seine Zuflucht meist zu neuen Anleihen. Dadurch wächst die Schuld- und Zinslast immer mehr. Hat der Staat das ihm entgegengebrachte Vertrauen bis zur Neige ausgenutzt, so muss er durch neue Steuern nicht etwa die Schuld, sondern nur die Zinsenlast decken. Diese Steuern sind aber lediglich neue Schulden, mit denen andere Schulden bezahlt werden. In solcher Lage pflegt der Staat den Zinsfuß seiner Anleihen herabzusetzen. Damit ermäßigt er aber nur die Zinslast, nicht die Schuld. Außerdem kann solche Maßregeln nur mit der Einwilligung der Staatsgläubiger vorgenommen werden. Wer damit nicht einverstanden ist, dem muss der Staat den Nennwert seiner Anleihestücke zurückzahlen. Wollten alle Einspruch erheben und ihr Geld zurückverlangen, so hätten die Regierungen sich an ihren eigenen Angelhaken gefangen. Sie wären nicht imstande, die geforderten Summen zurückzuzahlen. Da jedoch die meisten Untertanen der nichtjüdischen Staaten in Geldangelegenheiten zum Glücke völlig unbewandert sind, so haben sie stets Kursverluste und Herabsetzung des Zinses dem Wagnisse einer neuen Anlage vorgezogen. Sie gaben dadurch ihren Regierungen die Möglichkeit, den jährlichen Schuldendienst wiederholt um mehrere Millionen zu entlasten. Bei der heutigen Höhe der Staatsschulden, die vorwiegend durch äußere Anleihen entstanden sind, können die nichtjüdischen Regierungen solche Schritte nicht mehr wagen. Sie wissen ganz genau, dass wir im Falle einer Herabsetzung des Zinses alles Geld wieder zurückverlangen würden. Die Erklärung der Zahlungsunfähigkeit wird in allen Ländern den besten Beweis dafür liefern, dass zwischen den Regierungen und ihren Völkern eine tiefe Kluft besteht. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit sowohl auf diese Tatsache wie auf die folgende. Alle inneren Anleihen wurden in schwebende Schulden umgewandelt, deren Zahlungsfristen näher oder ferner liegen. Diese Schulden bestehen aus Geldsummen, die in Staatsbanken oder Sparkassen hinterlegt sind. Wenn diese Gelder lange genug zur Verfügung der Regierung gestanden haben, verschwinden sie bei der Bezahlung der Zinsen für die äußeren Anleihen. Dann werden an ihrer Stelle Regierungsschuldscheine hinterlegt. Mit solchen Rentenbriefen werden alle Fehlbeträge in den Staatskassen gedeckt. Sobald wir die Weltherrschaft angetreten haben, werden solche Machenschaften auf dem Gebiet der Geldwirtschaft restlos verschwinden, weil sie nicht zu unserem Vorteile dienen. Wir werden auch die Wertpapierbörsen beseitigen, da wir nicht zulassen können, dass die Achtung vor unserer Macht durch ein ständiges Schwanken unserer eigenen Staatspapiere erschüttert wird. Wir werden ihnen einen gesetzlichen Zwangskurs, nämlich den Nennwert, verleihen und jede Ermäßigung oder Erhöhung desselben bestrafen. Auch die Erhöhung kann nicht geduldet werden, da sie den Keim der späteren Herabsetzung legt. Hoher Stand der Wertpapiere gibt den Vorwand dafür, die Preise herabzudrücken, womit wir bei den Werten der Nichtjuden begonnen haben. Wir werden die Wertpapierbörsen durch mächtige staatliche Kreditanstalten ersetzen, deren Aufgabe darin bestehen wird, die Industriepapiere entsprechend den Wünschen des Staates abzuschätzen und zu beleihen. Diese Anstalten werden imstande sein, an einem einzigen Tage für 500 Millionen Industriepapiere auf den Markt zu werfen oder ebenso viele aufzukaufen. Auf diese Weise werden alle gewerblichen Unternehmungen von uns abhängig. Sie können sich vorstellen, welche ungeheure Macht unser Staat dadurch im Wirtschaftsleben gewinnt.